Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Welcome to our dangerous studio. Willkommen in einem gefährlichen Studio. Are you okay, Daniel? Geht's dir gut, Daniel? Make sure you are fine, happy, don't hit your head. Mir ist wichtig, dass es dir gut geht und du glücklich bist. What are we doing today? That's a big question. Was machen wir heute? Das ist die große Frage. We didn't... Oh, would you prepare that to do it? No, it's fine. I still forgot it. Okay, but you can do that. I'm so hard. Okay. We'll do it another day. That's a good idea. What are we talking about? Wovon sprechen wir gerade? Debbie had a very powerful prophetic dream. Debbie hatte einen sehr starken prophetischen Traum. Last week. Letzte Woche. And you've been thinking about talking about her dream rather than just answering questions. Und wir haben darüber nachgedacht, ob wir lieber ihren Traum weitergeben, anstatt Fragen zu beantworten. So we'll probably do it next week. Aber wir werden das wahrscheinlich nächste Woche machen. So, good morning, everybody. Also guten Morgen an alle. We are gonna give you a minute until you all are in. Wir werden euch eine Minute geben, bis ihr alle da seid. We are four here in the studio today. Wir sind heute zu viert hier im Studio. Because right there behind us is our wonderful friend Jeannie. Denn hinter uns ist unsere wunderbare Freundin Jeannie. Yes. Und wir sagen Hallo zu Lizzie. Ja, Lizzie ist immer da. Jeannie has been a wonderful blessing in our life, and she's here for a few days. Und Jeannie ist ein wunderbarer Segen in unserem Leben, und sie ist ein paar Tage lang hier. We have about 150 people, so let's go. Okay, es sind etwa 150 Leute, also fangen wir an. Portugal is already here. Portugal ist hier. Now, Switzerland is here. Germany is here. Die Schweiz ist hier. Deutschland ist hier. Brasilien ist hier. Half the world is already here. Die halbe Welt ist bereits da. Okay, let's start. I'm going to do what we always do. Okay, fangen wir an. Ich mache das, was wir immer tun. We'll read the question and then Debbie can choose where she answers or where she does not answer. Wir lesen die Frage und dann kann Debbie entscheiden, ob sie beantwortet oder nicht. Let's start with this one here. Beginnen wir mit dieser Frage. Wenn wir den Sieg proklamieren, machen wir das dann nur einmal oder an jedem einzelnen Tag, bis es geschieht? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die meiner Meinung nach viele Menschen haben. Also schau, ich sage dir, was ich glaube. I believe you're already coming from the wrong approach. Ich glaube, dass du bereits den falschen Ansatz hast. Because you believe declaring your victory is what makes your victory happen, but that's not true. Denn du glaubst, dass dein Sieg entsteht, weil du den Sieg proklamierst, aber das stimmt nicht. Hast du die Geschichte gehört? The guy who jumps off a high building. Von dem Mann, der von einem hohen Gebäude springt. And then he declares from top to the bottom, I don't believe in the law of gravity, I don't believe in the law of gravity, bang, and he dies. Und dann proklamiert er von oben bis unten, ich glaube nicht an das Gesetz der Schwerkraft. Peng, und er starb. You see, this is what religion has told. Genau, das hat uns Religion beigebracht. You keep declaring it until it happens. Du musst einfach immer weiter proklamieren, bis es passiert. I believe in the power of our words, of course. Ich glaube an die Macht unserer Worte, natürlich. But the danger is that we declare something with our mouth to make it happen and not declare something in our mouth because we believe. Aber die Gefahr ist, dass wir etwas mit unserem Mund proklamieren, damit es geschieht. Doch wir bekennen es nicht mit unserem Mund, weil wir es glauben. There will be so much disappointment. Das führt zu so großer Enttäuschung. So you declare it because you believe it in your heart. Das heißt, du proklamierst es, weil du es in deinem Herz glaubst. Once you actually believe it in your heart, you will never have this question again. Und wenn du es erst einmal in deinem Herzen glaubst, wirst du diese Frage gar nicht mehr haben. Because in your heart the victory is a reality, and when it manifests, it does not even matter anymore. Denn in deinem Herz ist der Sieg eine Tatsache, und wenn er sich manifestiert, ist das gar nicht mehr wichtig. So, my dear friend, give you this advice. Also, lieber Freund, ich gebe dir folgenden Rat. Be very honest. Sei ganz ehrlich. Say, my heart doesn't truly believe in the victory. Und sage, mein Herz glaubt nicht wirklich an den Sieg. I take what the Bible says about my victory in Jesus. Ich nehme das, was die Bibel über meinen Sieg in Jesus sagt. And I declare it consciously knowing I do it to convince my heart, not to make the victory happen. Und ich proklamiere es in dem Bewusstsein, dass ich es tue, um mein Herz zu überzeugen, nicht um den Sieg zu erreichen. Then you've entered God's rest. Dann bist du in Gottes Ruhe eingetreten. Willst du noch etwas sagen? Sie sieht heute fantastisch aus. Okay, Daniel, how about you choosing one? Okay, Daniel, wie wär's, wenn du eine wählst? I can scroll up. Oh, that's a good one. Das ist eine gute. This one. Wie verändere ich die Motivation meines Herzens, damit sich die Prophetien über mein Berufsleben erfüllen werden? So now. How do I change the motivation of my heart so that the prophecies over my professional life will be fulfilled? Would you like to talk about this, baby? No? Sure. Okay, it's my area. Yes. Okay, it's my field. Okay. First of all, I applaud you for wanting to change the motivation of your heart. I really do. Okay, zuerst einmal beglückwünsche ich dich, dass du die Motivation deines Herzens verändern willst. You have to make sure that the prophecies were true prophecies and not just people what they wanted or what you desire. Zweitens musst du sicherstellen, dass die Prophetien echte Prophetien sind und nicht nur das, was Menschen wollen oder du dir wünschst. Which means you have to have an assurance that this is really what God said. Das heißt, du brauchst eine Sicherheit, dass es wirklich das ist, was Gott sagt. But once you've decided this is really what God said over my professional life. Doch wenn du entschieden hast, dass es wirklich das ist, was Gott über dein Berufsleben gesagt hat, change the motivation is really, really easy. Dann ist es wirklich, wirklich leicht, die Motivation zu ändern. Number one, you realize that your motivation is displeasing to God. Als erstes erkennst du, dass deine falsche Motivation Gott nicht gefällt. Because God is way more concerned about why you do what you do. Than what you do. Denn Gott ist viel mehr daran interessiert, warum du das tust, was du tust, als an dem, was du tust. Then you choose to repent. Dann beschließt du, Buße zu tun. Repentance means to change your mind about something. Buße tun bedeutet, dein Denken über etwas zu verändern. So you say, God, I'm really sorry. Das heißt, du sagst, Gott, es tut mir wirklich leid. I did this because of that motivation. Ich tat dies wegen dieser Motivation. This displeases you. Das missfällt dir. I will not do this anymore. Ich werde es nicht mehr tun. From now on, I do it because of love. Von nun an tue ich es aus Liebe. And you choose to do everything for the motivation because you love God, you love people, and because you want to please. Und du entscheidest dich, alles aus der Motivation heraus zu tun, dass du Gott liebst, dass du Menschen liebst und weil du Gott gefallen möchtest. And the third thing, or the last thing, und das dritte und letzte, you say Holy Spirit. Du sagst Heiliger Geist. Every time when you see a wrong motivation, please tell me and I will respond quickly. Jedes Mal, wenn du eine falsche Motivation entdeckst, sag es mir bitte und ich werde schnell reagieren. No? Okay, you can, you know that. Let's choose, would you like to choose a question, baby? I want to try to understand them. Oh yeah, this is a question that probably 90% of the people have. Oh ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich 90% der Leute haben. Was mache ich, um festzubleiben und nicht entmutigt zu werden? What do I do to remain firm and not to get disanimated when in a situation? Disanimated is not an English word. Discouraged. Not. Thank you. Not to see how we need Debbie here. Seht ihr, wie dringend wir Debbie hier brauchen? Ich erfinde Worte, die es gar nicht gibt. Okay, was tue ich, um festzubleiben und nicht entmutigt zu werden, wenn ich durch eine schwere Situation gehe? Okay, I think that'd be great. Okay, ich denke, das ist eine großartige Frage für dich, Debbie. Du könntest sagen, schau auf mich und lebe das Leben so, wie ich es tue. Was? Mach das nicht. Du bist seit 36 Jahren festgeblieben. Okay, du machst Folgendes. Lerne einfach weiter. Teve uma resposta inteligente aqui. Continue aprendendo, ela disse. Yeah. Okay, here's the first thing. Hier ist das Erste. You have to believe the right. Du musst die richtigen Dinge glauben. Coisas corretas. Religion makes it basically impossible to remain firm in discouraging situations. Religion macht es eigentlich unmöglich, in entmutigenden Situationen festzubleiben. In situações difíceis, quase impossível. Why? Warum? Religion says, bear your cross, brother. Bear your cross. Die Religion sagt, trage dein Kreuz, Bruder, trag dein Kreuz. Yeah, eventually you're gonna collapse. Aber irgendwann wirst du zusammenbrechen. You see, so the right point of view is this. Siehst du, die richtige Perspektive ist das. Jesus has already conquered everything. Jesus hat bereits alles erobert. So in the most difficult situation there is a victory ready for me too. Also steht auch in den schwierigsten Situationen ein Sieg für mich bereit. And it doesn't matter what I go through, it will always turn out victorious for me. Und es ist egal, durch was ich hindurchgehe, es wird immer siegreich für mich ausgehen. Look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. Yesterday I spent a long time meditating on this scripture. Okay. Gestern habe ich eine lange Zeit damit verbracht, über diese Stelle nachzudenken. Looking at Jesus. Indem wir hinschauen auf Jesus. Hebräer 12. The author and the finisher of our faith. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Who for the joy that was set before him he endured the cross. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. So how did Jesus go through the difficult situation and wasn't discouraged? Wie ging Jesus also durch die schwierige Situation und war dabei nicht entmutigt? He looked at the joy at the end of the suffering. Er schaute auf die Freude am Ende des Leidens. So the bitterest tree, the cross, das heißt, der bitterste Baum, das Kreuz, mais amargo, a cruz, became the greatest victory of all humanity, the redemption of the world. Wurde der größte Sieg der Menschheit und die Erlösung der Welt. Na maior vitória se transformando na redenção do mundo. And whenever you go through suffering, don't even believe. You just have to endure it for Jesus' sake. Und wann immer du durch Leiden gehst, dann glaube noch nicht einmal, dass du es einfach um Jesu Willen erdulden musst. You're gonna get discouraged. Du wirst entmutigt werden. Say thank you, Jesus, that there is such an amazing victory, and I'm gonna use the suffering. Sag danke, Jesus, dass es einen so fantastischen Sieg gibt und ich werde dieses Leiden nutzen. So when I go through difficult times, I just keep telling myself, I'm going to use this, and then you're so encouraged. Und wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, sage ich mir, ich werde das nutzen, und dann bin ich so ermutigt. A ser alguém muito encorajado, animado. It's going to work for my good. Christ already conquered. I'm going to walk in his. Es wird zu meinem Besten wirken, denn Christus hat bereits gesiegt und ich werde in seinem Sieg leben. There you go. Agora que fala. One of my. You can do it. Yeah. What's those things you read in the morning, though? Devotionals. Yes, devotionals, sorry. One of my devotionals recently said that. In einem meiner Andachtsbücher stand vor kurzem Folgendes. Daniel and his, David and his mighty men had just come back from fighting some battles. David und seine starken Männer waren gerade zurückgekommen von einigen Kämpfen. And when they returned to their village, the enemy or an enemy had stolen all their wives and all their children, all their belongings. Und als sie in das Dorf zurückkamen, hatten ihre Feinde all ihre Frauen und Kinder und all ihren Besitz geraubt. O inimigo tinha roubado todas as posses, todas as crianças, matado e estuprado as esposas. And everybody was so depressed and discouraged and upset that some were even talking about stoning David. Und alle waren so niedergeschlagen und entmutigt und sauer, dass einige sogar darüber sprachen, David zu steinigen. Raivosos, enfim, tiveram uma reação tão terrível para com isso que eles queriam até apedrejar David. And David's everything from David had been stolen as well, not just his men. Und auch alles von David war geraubt, nicht nur das von seinen Männern. And then the Bible says that David strengthened himself in the Lord. Und dann sagt die Bibel, dass sich David im Herrn stärkte. But the thing that this devotional said that was very interesting. Aber das, was das Andachtsbuch sagte, war sehr interessant. Was even though that David and his men had gone after the enemy and they had recaptured everything. Obwohl David und seine Männer den Feinden hinterherjagten und alles wieder zurückeroberten. Conseguiram alcançar esse inimigo e capturar novamente tudo que eles tinham roubado. On the day that the men were talking about stoning him. Und an dem Tag, als die Männer darüber sprachen, ihn zu steinigen. Pensando já em apedrejar Davi. Nobody, including David, even realized that 3 days later they would have everything again and more. Wusste keiner, auch nicht David, dass sie 3 Tage später wieder alles hätten und sogar mehr. Eles já teriam tudo de volta e teriam ainda mais. And 6 days later that they were going to anoint him king over Judah. Oder dass sie ihn 6 Tage später zum König über Juda salben würden. Ungir como rei de Judá. But it's like in faith that God is above everything. David was still worshiping and strengthening himself in God. In dem Glauben, dass Gott über allem ist, hat David weiter angebetet und sich in Gott gestärkt. E se fortalecendo no Senhor. And a lot of times we always wait until everything turns out good, then we praise God. So oft warten wir darauf, dass alles gut wird, bis wir Gott preisen. Para começarmos a louvar a Deus. But it shows our faith and trust in God when we praise Him and show that we're trusting Him before we see the victory. Aber es zeigt unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott, wenn wir ihn preisen und damit zeigen, dass wir ihm vertrauen, bevor wir den Sieg sehen. We need to get to the place where we say, Lord, I trust you. I know everything's going to be fine. And then you just you press on in faith that it's going to be good. Also müssen wir irgendwie an den Punkt kommen, an dem wir sagen, Herr, ich vertraue dir, ich weiß, dass alles gut wird, und dann machen wir in dem Glauben weiter, dass es wirklich gut wird. You know, this is really, really good. Weißt du, das ist wirklich gut. I tell you what, I've been preaching faith and the life of radical faith for probably 40 years. Ich sage dir, was ich über radikalen Glauben seit etwa 40 Jahren predige. And Debbie always brings in an aspect that I kind of don't even think. Und Debbie bringt immer einen Aspekt mit hinein, an den ich noch nicht einmal denke. But it's so powerful. Aber er ist so kraftvoll. Wenn du es schwer findest, diesen radikalen Glauben zu haben, think about trust. Dann denk daran, ihm zu vertrauen. You know, just trust. Vertrau ihm einfach. So that's a very good question, good answer, sweetheart. Das ist eine sehr gute Antwort auf die Frage, Liebling. Danke. Sometimes it starts out a little bit difficult. Manchmal ist das vielleicht ein bisschen schwierig für dich. It's been like the day that we got all of our luggage stolen right after we had gotten to a new country. We were on vacation and we went to a country and they had stolen all of our stuff before we even got to the hotel. Wie an dem Tag, als unser ganzes Gepäck gestohlen wurde, unmittelbar nachdem wir in ein neues Land gekommen waren. Wir waren im Urlaub und reisten in ein Land und all unsere Sachen wurden uns gestohlen, bevor wir überhaupt im Hotel waren. Und Reinhard sagte, sag einfach Danke, Jesus. Okay, danke, Jesus. Es kam damals nicht aus meinem Herzen. But you have to understand, it is all going to work out fine. We get to go shopping for all this stuff. Aber du musst das tun. Du musst begreifen, es wird alles gut werden. Wir konnten nun einkaufen gehen und all diese Dinge kaufen. Seguir as compras, comprar coisas novas. We just have to really start to trust from the beginning. It's all going to be good. Wir müssen einfach anfangen, ihm wirklich von Beginn an zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Tudo vai dar certo. I mean, just look at it in the long run. What's the big deal anyway? It's just some clothes and makeup and shampoo, whatever. What's the big deal? What was the first I said, what's the big deal anyways? You just lose some clothes and makeup, shampoo, whatever. Wenn wir es im Nachhinein anschauen, war es eigentlich gar keine so große Sache. Nur ein paar Klamotten und Make-up und Shampoo und so Zeug. Das ist nicht das Ende der Welt. I mean, we even the car document was stolen. Debbie's credit card was stolen. We didn't even have a toothbrush. We had only the clothes on our bodies left. Es wurden sogar unsere Autopapiere gestohlen. Debbie's Kreditkarte. Wir hatten noch nicht einmal eine Zahnbürste. Nur die Kleider an unserem Körper waren übrig. But in the end, we had the most incredible conference and great 3 weeks, whatever. Aber am Ende hatten wir die genialste Konferenz und drei wunderbare Wochen. See, now people are going to say, that's why the devil attacked us. Whatever. Siehst du, jetzt werden die Leute sagen, deshalb hat uns der Teufel angegriffen. Do you know? Weißt du? It was actually in Brussels. Das war tatsächlich in Brüssel. No, I don't like Brussels. And I don't know, so you have to fix your heart, I do have to fix my heart. But you know, it's really funny because we got there one evening. Aber es war wirklich lustig, denn wir kamen dort an einem Abend an und am nächsten Morgen mussten wir eine dreitägige Konferenz halten. Und das war die erste Jugendkonferenz, die diese Gemeinde abgehalten hat. Und sie waren so begeistert. Und als unser Auto aufgebrochen wurde und es war noch nicht einmal unser Auto, und es war nichts übrig. I mean, six suitcases, I think. Ich denke, es waren 6 Koffer. Somebody from Brazil asked me to take a whole suitcase for a friend of theirs in England, and that was stolen too. A wedding dress was in there. Denn jemand aus Brasilien hatte mich gebeten, einen ganzen Koffer für einen Freund von ihnen aus England zu bringen, und dieser wurde ebenfalls gestohlen. Darin war ein Hochzeitskleid. I just said, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Und ich sagte einfach, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. And the youth pastor, the lady who organized the conference, she said this. Und die Jugendpastorin, die Konferenz organisiert hatte, sagte dies. Pastor Reinhardt. Pastor Reinhardt. It's going to be a very powerful conference if the devil resists you so much. Dies wird eine sehr starke Konferenz werden, wenn der Teufel dir so sehr widersteht. I looked at her and said, leave the devil alone. He didn't do anything. Ich schaute ihr in die Augen und sagte, halt ihn da raus, er hat gar nichts getan. I said, how is the devil going to do something to try to stop us from having a powerful conference? Ich sagte, wie kann der Teufel etwas tun, um uns daran zu hindern, eine kraftvolle Konferenz zu haben? What kind of theology? Was für eine Theologie? It's going to be powerful because we believe the right things and Jesus has believed the right things before the foundation of the world. Die Konferenz wird so kraftvoll, weil wir die richtigen Dinge glauben und weil Jesus die richtigen Dinge vor Grundlegung der Welt geglaubt hat. She said, but if it wasn't the devil, who was it? Sie sagte, aber wenn es nicht der Teufel war, wer war es dann? People. Na, Menschen. People do bad things. Schlechte Menschen tun schlechte Dinge. And they have the freedom to choose to do bad things. Und sie haben die Freiheit, sich zu entscheiden, schlechte Dinge zu tun. Okay, look, this is a good question. It's very quick to answer. Okay, schau, das ist eine gute Frage. Sie ist sehr schnell zu beantworten. Ich habe bereits herausgefunden, dass ich in meinem Job nur wegen dem Geld bin. Identify that I'm in my job for the money. It's the easiest thing to fix. Das ist ganz leicht zu beheben. Don't change your job, just change your motivation. Verändere nicht deinen Job, verändere einfach deine Motivation. But you know, I've actually realized that this is a struggle for many people. Ich habe herausgefunden, dass damit wirklich viele Menschen kämpfen. Two extremes, and somebody asked me at our heart seminar the same question. Und ich sehe zwei Extreme. Jemand stellte mir auf unserem Herzseminar dieselbe Frage. Me fez uma pergunta como essa. So here was the question. Dies war die Frage. I realized that I didn't even like my job. I was just there to make money, so I quit my job and I'm just not trusting God for my provision. Ich habe erkannt, dass ich meinen Job noch nicht einmal mag. Ich bin nur dort, um Geld zu verdienen. Deshalb habe ich gekündigt und vertraue nun Gott, dass er mich versorgt. So here's what I said to him. Darauf habe ich Folgendes gesagt. When God created man and put him in a garden, als Gott den Mensch geschaffen und ihn in den Garten gesetzt hat, he told him to go and work. Sagte er zu ihm, geh und arbeite. God told Adam, are you scared? Das hat Gott Adam aufgetragen. Take care of the garden, be fruitful, multiply, give names to the animal. Hey, get on with your work. Kümmere dich um den Garten, sei fruchtbar, vermehrt euch, gib den Tieren Namen. Hey, fang an zu arbeiten. But before he told Adam to work, he already made all his provision available for him. Aber bevor er Adam auftrug zu arbeiten, stellte er ihm sämtliche Versorgung zur Verfügung. Ele já disponibilizou toda provisão que ele carecia, que ele necessitava. So God wanted Adam to work, but God did not want Adam to work for provision. Das heißt, Gott wollte, dass Adam arbeitet, aber Gott wollte nicht, dass Adam für Versorgung arbeitet. If you work for provision, you will always be in stress. Wenn du für Versorgung arbeitest, wirst du immer gestresst sein. Sempre ficar estressado. And you're not trusting God. Und du vertraust Gott nicht. So your provision has already been provided. It's been decided. It's all there. Für deine Versorgung wurde bereits gesorgt. Das ist beschlossene Sache. Alles ist da. Why do we work? Warum arbeiten wir dann? It's not good for men to sit around idle. Weil es nicht gut für den Menschen ist, untätig herumzusitzen. Jesus said, my father works and I have to work too. Jesus sagte, mein Vater arbeitet und ich muss auch arbeiten. Remember, we always work to fulfill God's purpose, to serve God, never for any other motive. Also erinnere dich, wir alle arbeiten, um Gottes Absichten zu erfüllen und um Gott zu dienen, nie aus irgendeinem anderen Grund. Paul said it very simple. Paulus sagte das ganz einfach. Everything. You do everything. Alles, was du tust, alles for the Lord. Tust du für den Herrn. Now, provision is God's natural side effect, but it's not why we work. Versorgung ist Gottes natürlicher Nebeneffekt, aber sie ist nicht der Grund, warum wir arbeiten. So, change your motive. Also verändere deine Motivation. No more will I chase money, I will go and serve. Sag, nicht länger werde ich dem Geld nachjagen, ich werde dienen. I will just serve people. Und dann dienen einfach Menschen. Und dabei ist es egal, ob du im Dienst bist oder in einem säkularen Job, es ist immer dasselbe. All of the people in our team, nobody is working for money. Alle Personen in unserem Team, keiner von ihnen arbeitet für Geld. If I would discover this, they would Wenn ich das herausfinden würde, würde ich mit ihnen reden, und wenn sie sich nicht ändern würden, würden sie gefeuert werden. Sie wurden gebeten, Gott zu dienen. It seems like the less that they are working for money, the more money they're getting. This is so true. Offensichtlich gilt, je weniger sie für Geld arbeiten, desto mehr Geld erhalten sie. Isn't this true, Daniel? Das ist wahr. Stimmt das nicht, Daniel? Did you ever work for me? Hast du für mich für Geld gearbeitet? For me, para mim, por dinheiro, no. Because you didn't get it. Denn am Anfang bekam er keines. Here, you have a bed here. Ich sagte, du hast hier ein Bett. There is a fridge if there's food in there, you can have it. If there's not, oh well. Hier ist ein Kühlschrank, in dem Essen ist, das du haben kannst. Wenn nicht, dann na ja. And you know, and he just did it to serve God. Und er begann einfach Gott zu dienen. And Daniel prospered simply serving God. Und Daniel kam vorwärts, weil er einfach Gott diente. So it shows again how little we trust God and how much we trust what we can achieve. Das zeigt wieder einmal, wie wenig wir Gott vertrauen und wie sehr wir darauf vertrauen, was wir erreichen können. And God knows the desires of your heart. So much. Und Gott weiß, was die Sehnsüchte deines Herzens sind. So sehr. And he loves for us to just live a life without worries. Und er wünscht sich so sehr, dass wir ein Leben ohne Sorgen leben. Eine Vida sem preocupações. And he loves to bless his children. Und er liebt, seine Kinder zu segnen. Abençoar seus filhos. Do you know, we live such an incredible life. Wisst ihr, wir führen so ein fantastisches Leben. Wirklich. And in the beginning, I had to train all the people who work with me. Und am Anfang musste ich all die Menschen, die mit mir arbeiten, trainieren. It was hard, but I think most of them are now really come to this wonderful place of rest. Und es war schwer, aber die meisten von ihnen sind nun an diesem wunderbaren Punkt der Ruhe gekommen. It's because I keep telling our financial director, don't talk to me about money. I don't want to think about money. Deshalb sage ich zu unserem Finanzdirektor, sprich mit mir nicht über Geld. Ich möchte über Geld nicht nachdenken. Ich don't care pensar in dinheiro. You know, I tell to Marilo, don't bring me a calculation. We need so many people at this event, so we pay all the bill. I don't want to think like that. Ich sage Murillo, bring mir keine Kalkulation, wie viele Leute wir an diesem Event brauchen, damit wir alle Rechnungen bezahlen können. Ich möchte so nicht denken. Eu dizia, Murillo, não quero pensar dessa forma. I'm doing event because God put it on my heart, so let's do it. Ich mache eine Veranstaltung, weil Gott das auf mein Herz gelegt hat. Also machen wir es. I don't sit down and calculate how many people do we have to have if we don't have them, how many do we pay. I don't like that. Ich sitze nicht und kalkuliere, wie viele Leute kommen müssen. Ich mag das nicht. I like to serve God and then God take care of everything else. Ich möchte Gott dienen und dann sorgt Gott für alles andere. Is it sin when Christians drink? Ist es Sünde, wenn Christen trinken? Maybe. If it would be, then I would have a sinner here behind me. Wenn das der Fall wäre, hätte ich hier hinter mir einen Sünder, der übersetzt. Pecado, teria pecador. Oh, oh. And if it would be, you would have a sinner here teaching you. Und wenn es der Fall wäre, dann hättest du hier einen Sünder, der dich lehrt. And Debbie said it would be the greatest of sinners. Und Debbie sagt, das wäre der größte von allen Sündern. And then last night Debbie would have sinned too. Nur gestern Abend. Debbie teria pecado também. And our wonderful genius sinned. Und unsere wunderbare Genie hat am Sonntag gesündigt. Warum hörst du auf Menschen, die in Sünde leben? Betrunken zu sein ist Sünde. Very clear. Ganz klar. To come under the influence of alcohol is sin. Wenn man unter den Einfluss von Alkohol kommt, ist das Sünde. To drink is only sin if you drink in unbelief. Wenn du trinkst, ist das nur dann Sünde, wenn du im Unglauben trinkst. Because the Bible says, regarding drinking alcohol, it actually says this. Denn die Bibel sagt zum Thema Alkohol trinken in Wirklichkeit Folgendes. Everything you do not do by faith is sin. Alles, was du nicht im Glauben tust, ist Sünde. So if you come to my house, wenn du in mein Haus kommst, and if I say, hey, let's have a nice glass of wine together, or a beer, or whatever. Und ich sage, komm, wir trinken ein Glas Wein oder Bier zusammen, oder was auch immer. And your conscience does not allow you to do that. Und dein Gewissen erlaubt dir das nicht. God forbid that I would ever do that. I wouldn't. But let's imagine. Und Gott bewahre mich, dass ich das jemals tue, aber stellen wir es uns einmal vor. Komm, in Jesus sind wir frei. In Jesus nós somos livres. Don't be religious. Sei nicht religiös. Hey, come on, have a drink with me. Komm, trink mit mir. And you say, okay. Und du sagst, okay. Because you're afraid to resist me, to disagree with me. Weil du Angst hast, mir zu widerstehen oder mit mir zu streiten. So now you drink. Und du trinkst etwas. You don't get drunk, you just drink. Und du wirst nicht betrunken, du trinkst nur etwas. Yeah, but you have sinned. Trotzdem hast du gesündigt. Because you violated your own conscience. Weil du dein eigenes Gewissen verletzt hast. People finally learn to violate your conscience is sin. Lernt das endlich, Leute, dass es Sünde ist, euer Gewissen zu verletzen. So I can drink a glass of wine and it's perfectly fine. You can drink the same glass of wine sitting on the same couch and it can be sin. Deshalb kann ich ein Glas Wein trinken und das ist völlig in Ordnung. Doch du kannst dasselbe Glas Wein trinken auf demselben Sofa sitzen und das ist Sünde. Wow, das ist eine Frage für Debbie. Okay, ich habe abrupt geendet. Das war alles. Abruptly. Oh, sorry. It's finished. Okay. É isso, essa é minha resposta sobre o homem. Look at this. Schaut euch diese Frage an. Essa pergunta aqui. Wenn die Ehefrau sagt, Gott sagte A, aber der Ehemann sagte, Gott sagt B, was machen wir dann? Wie kommen wir praktisch in Übereinstimmung mit unserem Ehemann? Ela continua dizendo, como se alinhar com o marido da melhor de uma forma prática? If the wife says, God said number A, but the husband says, God says number B, what do we do? How do we align ourselves with our husband in a practical way? Very simple. Ganz einfach. Very simple. Wife, submit to your husband. Ehefrauen, ordnet euch euren Männern unter. Always. Immer. Sempre. If the husband says B, it's B. Der Ehemann sagt B, dann ist es B. You did not hear God right, wife. Du hast Gott nicht richtig gehört, Frau. That's what religion would genau das wird euch Religion sagen. Ich würde euch das nie sagen. Here's what I'm going to tell you. Ich sage euch dies. That everything we hear from God, we filter through our heart. Alles, was wir von Gott hören, filtern wir durch unser Herz. So God obviously did not tell the two of you to go into two different directions. Gott hat euch beiden also logischerweise nicht gesagt, in zwei verschiedene Richtungen zu gehen. So here's what I would advise you to do in a very practical way. Ich würde euch deshalb diesen sehr praktischen Rat geben. Als Ehemann. God said to me, go to America. Gott sagte zu mir, geh nach Amerika. January 1st, 2004. Am 1. Januar 2004. I could have gone to Debbie and said, hey, God said go to America. Ich hätte zu Debbie gehen und sagen können, hey, Gott sagte, geh nach Amerika. Debbie probably would have come to me, no, God told me to live in Austria. That's where he called me to. Debbie hätte wahrscheinlich zu mir gesagt, nein, Gott hat mir gesagt, dass wir in Österreich leben sollen. Dorthin hat er mich berufen. I said, Father. Ich sagte, Vater. You've loaned this woman to me to be my wife for some years on earth. Du hast mir diese Frau geliehen, dass sie ein paar Jahre lang auf dieser Erde meine Frau ist. I don't own her. Ich besitze sie nicht. You own her. Du besitzt sie. You're her father. Du bist ihr Vater. It's the father's job to talk to his children. Es ist die Aufgabe eines Vaters, mit seinen Kindern zu reden. I heard you tell me to go to America. Also, du hast mir gesagt, dass ich nach Amerika gehen soll. Ich möchte, dass du auch mit ihr sprichst. Und ich habe geduldig 4 Monate lang gewartet. Ich war zufrieden damit, den Rest meines Lebens zu warten und niemals zu gehen. Ich sage dir warum. What sense does it make to insist? God told me I'm gonna do it. And the most important thing is this unity that you destroy. Was für einen Sinn macht es, darauf zu bestehen, Gott hat es mir gesagt, ich werde es tun. Und das Wichtigste ist diese Einheit, die du dabei zerstörst. Essa conexão, que é a coisa mais importante para você. In my understanding, that would just be a senseless pride. Meiner Meinung nach wäre das einfach ein sinnloser Stolz. So, you know what I did? I just relaxed. Weißt du, was ich deshalb tat? Ich entspannte mich einfach. And Daddy spoke to his girl. Und Papa sprach mit seinem Mädchen. We went in unity, we went in the right time. We just went knowing this is God. Wir gingen in Einheit, wir gingen zur richtigen Zeit. Wir gingen und wussten einfach, das ist Gott. Era assim a condição de Deus. So, when I feel something is of God, sometimes I sit and talk to her, sometimes I just wait until God speaks to her. Das heißt, wenn ich spüre, dass etwas von Gott ist, dann setze ich mich manchmal hin und rede mit ihr und manchmal warte ich, bis Gott mit ihr spricht. But if Debbie says, I don't think so. Aber wenn Debbie sagt, ich denke nicht, no. I said, okay. Dann antworte ich, okay, just let it go. Und lass es los. And you know what I found out? Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Wenn du nicht darauf bestehen musst, dass du Gott gehört hast und dass du es deshalb tun wirst, werdet ihr in Einheit kommen. You know, sometimes we run ahead of God. Manchmal rennen wir Gott davon. God told me, let's do it, let's do it, let's do it. Gott sagte mir X, Y, Z. Well, ich will machen. No, a lot of times though when we have different We hear different things. Doch es passiert oft, dass wir verschiedene Dinge hören. It's usually because it's one of us doesn't want to do that certain thing. Und der Grund ist normalerweise, dass einer von uns diese bestimmte Sache nicht tun will. For example, in the example of moving somewhere. Zum Beispiel, wenn es ums Umziehen geht. When we were living in Austria, we were living in a town, and like our whole leadership team felt we should move to the capital. Als wir in Österreich lebten, wohnten wir in einer Stadt und unser ganzes Leitungsteam empfand, dass wir in die Hauptstadt ziehen sollten. Sentiu que deveríamos nos mudar para a capital. I felt we should not. Und ich empfand, dass wir das nicht tun sollen. So when I prayed about it, als ich darüber betete, God told me clearly that we should move. Sagte Gott mir deutlich, dass wir umziehen sollten. When I discovered that we should not, the feeling we should not, was because of my fears of the past. Ich entdeckte, dass das Gefühl, dass wir nicht umziehen sollten, durch meine Ängste aus der Vergangenheit kam. Nós não deveríamos ir para lá, eram só consequências dos meus sentimentos do passado. It all had to do with in my childhood growing up in a big city, fear of big cities. Es hatte damit zu tun, dass ich als Kind in einer großen Stadt aufgewachsen war und Angst vor großen Städten hatte. So part of it is the fears that are inside of us not wanting to do what God's really saying, and we're hearing something different from him. Das heißt, ein Teil sind die Ängste, die in uns sind, warum wir nicht tun wollen, was Gott tatsächlich sagt, und deshalb hören wir etwas anderes. Não ouvir ou ouvir algo diferente de Deus. And the second is literally the timing of God. Yeah. Und das zweite ist tatsächlich das Timing Gottes. A lot of times we think we hear something, we have to happen right this minute. Sehr oft denken wir, wenn wir etwas hören, dann muss es sofort in diesem Moment passieren. Jeden Moment. Mm. That's sometimes we have to learn the hard way that the timing of God is not the same as ours. So even though God says do this, it doesn't mean do it in this second. Wir müssen manchmal auf die harte Weise lernen, dass Gottes Timing nicht dasselbe wie unseres ist. Selbst wenn Gott sagt, tu das, bedeutet es nicht, dass du es in diesem Moment tun musst. You know what? I remember the time when we had to move to Vienna. There's no way Debbie was wanted to move. No way. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir nach Wien ziehen mussten. Das war absolut nichts, was Debbie tun wollte. Absolut nicht. Debbie don't care so much. We lived in a small town. Wir lebten in einer kleinen Stadt. You know, and I was not going to insist, God said. Und ich würde nicht darauf bestehen zu sagen, Gott sagte. Because the truth is really kind of simple. Denn die Wahrheit ist eigentlich ziemlich einfach. Unser ganzes Leben lang lernen wir, mit Jesus zu gehen. Und ich kann der größte Prophet in der Welt sein, doch es gibt trotzdem Momente, in denen du denkst, dass du Gott gehört hast, aber du hast ihn nicht gehört. Und ich sage das und bin ein Prophet. Also an this point though, when my brother-in-law said to me, you have to submit to your husband. Everybody says we're moving there, so you have to move there. Und in dieser Situation sagte sogar mein Schwager zu mir, du musst dich deinem Ehemann unterordnen. Jeder sagte, wir ziehen dorthin, deshalb musst du dorthin ziehen. But I said, aber ich sagte, my whole Christian life, God has been speaking to me about what he wants me to do. Why shouldn't he tell me this too? Mein ganzes Christenleben lang hat Gott mit mir darüber gesprochen, was er tun will. Warum sollte er das nicht jetzt auch sagen? Und er hat es getan. Und er hat es getan. Husband didn't call her rebellious. He applauded her for that. Und ihr Ehemann hat sie nicht rebellisch genannt. Er applaudierte ihr dafür. Guys, we have to insist being so arrogant, saying we know everything, and we understand everything, and we all have the revelation. Leute, wir müssen aufhören, so arrogant zu sein, alles zu wissen und zu verstehen und dass wir alle die Offenbarung haben. Nós temos a verdade, que nós temos a percepção correta. God said. Gott sagte. Chill. Entspannt euch einfach. Just live in peace and live in harmony, live in unity. Lebt in Frieden, lebt in Harmonie, lebt in Einheit. You know, for me, recently a person came to me and said, God told me that the house we're building has to be like this. He even showed me the blueprint. La la la la la. Vor kurzem kam eine Person zu mir und sagte, Gott sagte mir, dass das Haus, das wir bauen, so aussehen muss. Er zeigte mir sogar den Grund. Bla bla bla bla bla. And my husband is ignoring. Und mein Ehemann ignoriert das. I said to her, do you know what? I would rather not do what God told me to do and live in harmony and unity with my husband. Ich sagte zu ihr, weißt du was? Ich würde lieber nicht das tun, was Gott mir gesagt hat und stattdessen in Harmonie mit meinem Mann leben. Eu acho que Deus falou comigo para viver em harmonia com meu cônjuge. Then insist on I have to have the house this way. Als darauf zu bestehen, dass ich das Haus auf diese Weise haben muss. I said, open your hands. Ich sagte, öffne deine Hände. Let it go. Lass es los. If it's from God, don't you think God is big enough to figure things out? Wenn es von Gott ist, denkst du nicht, dass Gott groß genug ist, um die Dinge zu regeln? Resolver isso com seu marido. And she did. Und sie tat das. She just surrendered. Sie gab sich hin. In the end, it turned out to be the way God told her to be. Am Ende wurde es tatsächlich so, wie Gott es ihr gesagt hatte. Falou para ela que seria. Intimacy with the Father, the Holy Spirit and Jesus at the same time. Can it be? Intimität mit dem Vater, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist zur selben Zeit. Ist das möglich? Yes and no. Ja und nein. We can have intimacy with the Father, Jesus and the Holy Spirit at the same time. It doesn't mean at that exact same moment we can experience it. Wir können Intimität mit dem Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist zur selben Zeit haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir es in diesem selben Moment auch erleben können. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, everybody's confused. Wonderful. Okay, alle sind verwirrt. Wunderbar. Intimacy, you understand that it's way bigger than anything physical. Zuerst einmal, du musst verstehen, dass Intimität viel größer ist als irgendetwas Körperliches. I live in a very intimate relationship with Daniel. Ich lebe in einer sehr intimen Beziehung mit Daniel. I live in a very intimate relationship with Debbie. Und ich lebe in einer sehr intimen Beziehung mit Debbie. All at the same time. Alles zur selben Zeit. Every day we are in the house and we have intimate relationships. Jeden Tag sind wir im Haus und wir haben intime Beziehungen. But practically to experience it and expressing it, you can't have it at the same time with all two of them. I can't. Aber um es praktisch zu erleben und zum Ausdruck zu bringen, kann ich es nicht gleichzeitig mit beiden haben. Das geht nicht. So when I sit in a deep heart-to-heart conversation with Debbie, I'm in practice experiencing the intimacy that I have with her. Aber wenn ich ein tiefes Herz-zu-Herz-Gespräch mit Debbie habe, erlebe ich die Intimität, die ich mit ihr habe, praktisch. But this does not stop my intimacy with Daniel. Aber das beendet meine Intimität mit Daniel nicht. When I sit in the office and Daniel and me share heart to heart, I'm practically experiencing this intimacy. Wenn ich in meinem Büro sitze und Daniel und ich teilen unser Herz miteinander, erlebe ich diese Intimität praktisch. But at the same time, I'm having intimacy with Debbie. I'm just not in this moment practicing it. Aber gleichzeitig habe ich Intimität mit Debbie. Ich lebe sie in diesem Moment nur nicht praktisch aus. More confusing. Noch verwirrter. Of course you have intimacy with the Father, Son and the Holy Spirit, but with who do you practice it at this very moment? Schau, natürlich hast du Intimität mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, aber mit wem praktizierst du sie im Moment? Mas você vai escolher praticar essa intimidade de maneira vez por vez. Você vai ter intimidade com um, depois com outro. So when I sit and connect with Jesus, at this moment I'm practicing intimacy with him. Not practicing it with the Father. Wenn ich sitze und mich mit Jesus verbinde, dann praktiziere ich in diesem Moment Intimität mit ihm. Ich praktiziere sie nicht mit dem Vater. But the Father still is intimately related to me. Aber der Vater ist immer noch intim mit mir in Beziehung. And when I turn to the Father and say, Father, it is so amazing to have such an incredible dad. I'm not practicing it with him. In experience, not with the Holy Spirit. Und wenn ich mich an den Vater wende und sage, Vater, es ist so fantastisch, einen so wunderbaren Papa zu haben, dann praktiziere ich sie jetzt mit ihm. Doch ich erlebe sie nicht mit dem Heiligen Geist. Bist du immer noch so verwirrt, Liebling? Die Frage ist verwirrend. Die Frage war verwirrend. Für mich war das klar. Das ist okay. Let's find something. Look at this one. This is a very sincere question. Right here. Reinhard, ich möchte wirklich von Gott auf großartige Weise gebraucht werden. Wie kann das sein? Reinhard, I really want to be used by God in a great way. How will it be? Well, do you want to talk about it? Möchtest du darüber sprechen? Well. Ja. Well, when Debbie says well, big deep revelation is coming. Ah, wenn Debbie ja sagt, dann kommt eine große tiefe Offenbarung. Like the Bible says, whatever your hands find to do, do it with all your might. There you go. Sagt die Bibel nicht, was immer deine Hände zu tun finden, tu es mit ganzer Kraft? That was the first thing that I thought of when you read this. Das war das Erste, an was ich dachte, als ich das las. Doing whatever is in front of you and God gives you to do in the moment, he will lead you to greater and greater things if he wants you to do great things. Ich denke, wenn du einfach anfängst, das zu tun, was auch immer vor dir ist und was Gott dir in diesem Moment zu tun gibt, wird er dich in immer größere Dinge hineinführen, Denn er möchte, dass du große Dinge tust. But I think his idea of great things and our idea of great things are two different things. Aber ich denke, seine Vorstellung von großen Dingen und unsere Vorstellung von großen Dingen sind zwei verschiedene Dinge. To us, great things might be winning millions for him. Für uns sind es vielleicht große Dinge, wenn wir Millionen für ihn gewinnen. To him, a great thing might be giving food to the beggar on the street. Para ele é uma coisa grandiosa. Für ihn ist es vielleicht vielleicht etwas Großes, wenn du dem Bettler auf der Straße Essen gibst. I think we just have a different perception of what great is according to what God has a perception of great. Ich denke, wir haben eine andere Wahrnehmung von Größe als Gott. Que é diferente da perspectiva de Deus do que é grande. Yes, very good. I totally agree. Muito bom. Ja, das ist sehr gut. Ich stimme dem voll zu. I was hoping she would touch this, like great. What is really great? Und besonders, ich habe gehofft, dass sie dieses Thema anspricht. Was ist wirklich groß? O que é uma coisa grandiosa? You know, it keeps making my heart really sad. Es macht mein Herz immer wieder traurig. How the definition of greatness that the church has, it's basically taken from a system called world that we are not supposed to be part of. Was für eine Definition von Größe die Kirche hat. Sie kommt im Grunde genommen aus dem System namens Welt, zu dem wir nicht gehören sollen. Was ist also groß? You know, to Debbie is going to be used by God greatly. Weißt du, Debbie wird von Gott sehr stark gebraucht. I can guarantee you. Ich kann euch das garantieren. Sie verbringt ein paar Stunden in der Küche und kocht ein fantastisches Thai-Essen. Überleg doch mal. What do we think great? Was denken wir, ist groß? Man, I want to be used like Billy Graham. Mensch, ich möchte wie Billy Graham gebraucht werden. Leute, Größe ist, dass ihr das erfüllt, wozu Gott euch auf diese Erde gestellt hat. Please, my heart cries that the church would finally stop confusing prominence with significance. Bitte, mein Herz schreit danach, dass die Kirche endlich aufhört, Prominenz mit Bedeutsamkeit zu verwechseln. Everybody and you too have a deep desire in your heart to be significant for God. That's wonderful. Jeder und auch du auch hat ein tiefes Verlangen in seinem Herzen, für Gott bedeutsam zu sein. Das ist wunderbar. Just wonderful. Einfach wunderbar. Yes. But don't think that only when you are prominent, meaning the whole world will see the great thing you do, you've actually been significant. Aber denk nicht, nur wenn du prominent bist und die Welt sieht, was du tust, wirst du tatsächlich bedeutsam sein. Look at my body. Schau meinen Körper an. If this finger acts just like a finger, it's been doing great things. Wenn dieser Finger als Finger wirkt, tut er großartige Dinge. But if this finger keeps getting frustrated because it's not the mouth that doesn't speak and everybody can actually notice it. Aber wenn dieser Finger ständig frustriert ist, weil er kein Mund ist und er nicht spricht, sodass jeder es bemerkt, the finger will never do great things. Wird der Finger niemals großartige Dinge tun. So be content. Also sei zufrieden. Live close to Jesus. Lebe nah bei Jesus. Jesus, whatever it is you want me to do, that's great thing. Sage Jesus, was immer du möchtest, dass ich tue, das ist großartig. And do them with all of your heart. Und tue sie von ganzem Herzen. Two keys to greatness. Zwei Schlüssel zu Größe. Learn to serve well and learn to love well. Lerne gut zu dienen und lerne gut zu lieben. Wenn du lernst, gut zu lieben und zu dienen, hast du großartige Dinge getan. Grandes coisas. You choose this one? Yeah, but I want to say this one sentence. About this one here? Yeah. Sure. Okay. War der neue Bund bereits von Anfang an von Gott geplant oder hat er später seine Meinung geändert? Was the new covenant already planned by God from the beginning or did he later change his mind? Oh yeah, I was waiting for that. Sorry. Lives without Debbie are not so much fun. I wish we could have them with us for every single day. Lives ohne Debbie sind nicht so lustig. Ich wünschte, wir könnten sie jeden Tag bei uns haben. The thing I want to say is that if everybody would make it a goal to read the Bible at least one time through from beginning to end. Was ich sagen wollte, wenn jede Person die Bibel zumindest einmal von Anfang bis Ende durchlesen würde, estabelecesse o alvo de ler pelo menos uma vez a Bíblia do início ao fim. You wouldn't have questions like this. Dann hätten wir solche Fragen nicht. Because you would know what the Bible says. Denn ihr würdet wissen, was die Bibel sagt. Everybody needs to know what the Bible says. Und jeder muss wissen, was die Bibel sagt. If your dad writes you a love letter and you only read parts of the love letter, how are you going to know everything your dad wants to tell you? Wenn dir dein Papa einen Liebesbrief schreibt und du liest nur Teile des Liebesbriefs, wie willst du dann wissen, was dir dein Papa sagen möchte? I just think it's sad that there's the majority of Christians have never read the Bible all the way through at least one time. Ich denke, es ist traurig, dass die Mehrheit der Christen noch nie die ganze Bibel gelesen hat, zumindest einmal. But he can answer the question. Aber er kann die Frage beantworten. No, I mean Debbie's all right. Nein, denn Debbie hat recht. You know, and please, I don't like to hear the excuse. I don't have. Bitte, ich möchte nicht die Ausrede hören. Ich habe keine Zeit dazu. You mean read it all through at one time. Ich meinte nicht, du musst sie auf einmal ganz durchlesen. In einem Jahr oder so. But just think. Aber überleg mit mir. How much time do you have every day for social media, for movies, for surfing the net, for having time with friends? Having time with friends, for going through Instagram and watching all the little reels that everybody posts. How much time do you use for that? Wie viel Zeit hast du jeden Tag für die sozialen Medien, für Filme, für Surfen im Internet, für Zeit mit Freunden, für Instagram und all das? Wie viel Zeit verwendest du dafür? We all have 1440 minutes a day, so you have time to read the Bible if you want to. Die Wahrheit ist, wir haben alle 1440 Minuten am Tag, also hast du genug Zeit, die Bibel zu lesen, wenn du willst. So read it, people. Also lest sie, Leute. With the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist. Study it. Studiert sie. Learn to love it. Lernt sie zu lieben. And thank you. People are buying badges. You're kind people. Und danke, Leute kaufen Badges. Ihr seid liebe Menschen. So the God never changes his mind ever. Also Gott ändert seine Meinung nie. Unless we make him change his mind. Wenn wir ihn nicht dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Is your goal to confuse people today? Willst du die Leute heute bewusst verwirren? Heute ja. Look. God is God. In him, he knows what he wants to do. Schau, Gott ist Gott, in sich weiß er, was er tun will. But we can make him change his mind. Aber wir können ihn dazu bringen, seine Meinung zu ändern. Let me explain this to you. Ich werde euch das erklären. Ja, bitte. Words in the original language of the Bible for will of God. Es gibt zwei Worte in dem ursprünglichen Text der Bibel für Wille Gottes. One of them is the desire of God and one of them is the firmly established will of God that he will never change his mind about. Das eine ist die Sehnsucht Gottes und das andere der feststehende Wille Gottes, den er niemals ändern wird. A vontade representa os desejos de Deus e a outra palavra representa a vontade dele que é firmemente estabelecida e que nunca será mudada. When the Bible talks about the new covenant in the book of Hebrew, wenn die Bibel über den neuen Bund im Hebräerbrief spricht, it uses a word for will that was God's will. That's firmly established and God never changes his mind. Verwendet sie ein Wort für den Willen Gottes, das der feststehende Wille Gottes ist und Gott wird niemals seine Meinung darüber ändern. Uma vontade firmada, estabelecida e nunca mudada. So, então, about the new covenant, God never changes his mind. Das heißt, über den neuen Bund ändert Gott seine Meinung nie. God said to the prophet Jeremiah, aber Gott sagte zum Propheten Jeremia, I declare judgment to you. Wenn ich Gericht über dir ausspreche, I already made up his mind. I'm going to judge these people. I'm going to even tell them through the prophet. Das heißt, Gott hat bereits seinen Entschluss gefasst. Ich werde dieses Volk richten. Ich werde es ihnen sogar durch den Propheten sagen. And then he says, but if these people respond to the prophet, repent from their sins, I'm going to change my mind and I will not bring judgment. Und dann sagte er, aber wenn dieses Volk auf den Propheten reagiert und Buße von ihren Sünden tut, werde ich meine Meinung ändern und ich werde sie nicht verurteilen. Eu vou mudar de ideia. Eu não vou declarar juízo sobre ele. So people can change God's mind where it's his desire but not his determined will. Das heißt, Menschen können Gottes Meinung ändern, wenn sie sich um seine wenn es sich um seine Sehnsucht handelt, aber nicht seinen festgelegten Willen. You know, and this is the beautiful way of divinity and humanity joining together and changing the destiny of this world. Und das ist die wunderschöne Art, wie die Gottheit und die Menschheit sich verbinden und das Schicksal dieser Welt ändern können. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. God does not have any pleasure when the sinner dies. Gott hat kein Gefallen daran, wenn ein Sünder stirbt. He doesn't want anybody to die, he said. Er will nicht, dass irgendjemand als Sünder stirbt. That's his desire. Das ist seine Sehnsucht. And yet every day many people die as sinners. Und dennoch sterben jeden Tag viele Menschen als Sünder. We can change this. Wir können das verändern. Preach the gospel and sinners become saints, so they don't die as sinners. Predige das Evangelium und Sünder werden zu Heiligen, sodass sie nicht als Sünder sterben. So in most areas of life, God and man has to work together to fulfill what is supposed to be happening on this earth. In den meisten Bereichen des Lebens müssen Gott und Mensch zusammenarbeiten, um das zu erfüllen, was auf der Erde passieren soll. Precisamos cooperar para garantirmos que aquilo que Deus quer será cumprido nessa terra. But regarding the new covenant, God never, ever, ever changed his mind. Aber im Hinblick auf den neuen Bund hat Gott niemals jemals seine Meinung geändert. Because the Bible says, denn die Bibel sagt, that Jesus was slain from before the foundations of the world. So it was God's plan before, that was God's plan for Jesus to die in the new covenant to come before he even created the world. Dass Jesus vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Das heißt, es war Gottes Plan, dass Jesus sterben musste und der neue Bund kommen sollte, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hatte. Para estabelecer essa aliança antes do mundo ter sido formado. Very, very good. Sehr, sehr gut. So I like the story when this woman says, heal my daughter, and Jesus said, no. Mir gefällt diese Geschichte, in der diese Frau sagt, heil meine Tochter, und Jesus antwortet, nein. No. What would have happened if the woman said, okay, she said, no, I'm accepting this. Okay. Was wäre passiert, wenn Jesus nein gesagt hätte und die Frau hätte es einfach akzeptiert? Jesus said, I have not come for the Gentiles like you. I've come for the Jews. Jesus sagte, ich bin nicht für die Heiden wie du gekommen, ich bin für die Juden gekommen. She said, you're like, he basically said, like, you're like a dog. Er sagt im Grunde genommen, du bist wie ein Hund. Which was a very degrading way to address somebody. Und das war eine sehr degradierende Bezeichnung für jemanden. O que foi uma expressão que, assim, muito baixa para se referir àquela mulher. She did not accept the no. Sie akzeptierte das Nein nicht. She said, even the dog get the breadcrumbs. Sie sagte, selbst die Hunde bekommen die Brotkrumen. So what did Jesus do? Was machte Jesus dann? Er änderte seine Meinung. Er sagt, okay, dein Glaube ist so unglaublich, dass du das haben kannst, was du geglaubt hast. I don't have this kind of idea about God. Well, God said it, so it's going to happen. There's nothing we can do. Sit back and just let it happen. Deshalb habe ich nicht diese Vorstellung von Gott. Ja, Gott hat es gesagt. Nun gibt es nichts, was wir tun können, dass es passiert. Also setze ich mich einfach hin und lasse es geschehen. Let's do one more and then let's go out of the studio. Machen wir noch eine und dann gehen wir aus dem Studio. This is a cute question. I have to answer this one. Das ist eine süße Frage. Ich muss sie beantworten. Wenn ich mein Fasten breche, bevor es Zeit dazu ist, weil ich etwas esse, was mache ich dann? Ich möchte nicht so sein. If I break the fast before it's set time because of food, what do I do? I don't want to be like this. Yes, we've all done that, haven't we? Ja, wir haben das alle schon gemacht, nicht wahr? I'm going to fast 7 days and then on day 4 we eat. Ay, ay, ay, what do we do now? Ich werde 7 Tage fasten und dann am 4. Tag essen wir. Ay, ay, ay, was machen wir jetzt? One of the, in my opinion, one of the greatest men of God that I personally know is Mike Bickle. In meinen Augen ist einer der größten Männer Gottes Mike Bickle. So Mike Bickle. And I remember when Mike called a fast for all of the IHOP staff. Und ich erinnere mich, als Mike ein Fasten für alle Mitarbeiter des IHOP ausgerufen hat. In the middle of the fast, he walked into a meeting and he still had the chocolate on his mouth. From the banana split. From the banana split that he was not supposed to eat because he was fasting. Und mitten in diesem Fasten kam er in die Versammlung. Und er hatte noch Schokolade am Mundwinkel vom Bananasplit, das er nicht essen sollte, weil er fastete. Am 12. Tag. Und Mike selbst hat diese Geschichte erzählt. Also schau. Zuerst einmal, was bedeutet es, das Fasten vor der Zeit zu brechen? Who told you the time? Wer hat dir die Zeit mitgeteilt? First question. Das ist die erste Frage. I just felt I wanted to fast for 7 days. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich 7 Tage fasten will. I also feel that I don't want to be a single abused child anymore in Brazil. Ich empfinde ebenfalls, dass ich keine missbrauchten Kinder mehr haben will, dass das auch, aber es gibt sie immer noch. Eu também sinto que não deveria haver mais nenhuma criança abusada no Brasil e ainda assim existem crianças abusadas. So, if you felt you should fast 7 days and you only fasted 3 days, stop condemning yourself. Also wenn du das Gefühl hattest, dass du 7 Tage fasten sollst und du fastest nur 3 Tage, dann verdamm dich nicht selbst. If God told you 100% and you have no doubt in it, then it's a little different. Wenn dir Gott mit 100% Sicherheit gesagt hat und du keinerlei Zweifel darüber hast, dann ist es eine etwas andere Geschichte. But here is what you do. Doch hier ist, was du tust. If God told you 100% to fast 7 days and on day 3 you break it because of food, you know what Debbie would do? Wenn dir Gott 100% gesagt hat, dass du 7 Tage fasten sollst und du es an Tag 3 brichst, weil du etwas isst, weißt du, was Debbie tun würde? She would say a very powerful word. Sie würde ein sehr kraftvolles Wort sagen. I would say, oops. Ich würde oops sagen. Ja. And then they'd say, opa. She would say, oops. Sie würde oops sagen. I was supposed to fast it. Ich sollte eigentlich fasten. Sorry, Lord. Sorry, Herr. Let's start all over again. Fangen wir wieder von vorne an. So, guys, condemnation and guilt and shame is not going to fix any problem. Hört zu, Leute, Verdammnis und Schuld und Scham werden kein Problem lösen. So, first of all, figure out, is it God or is it you? Also, finde erstmal heraus, ob es Gott war oder du. See. Either way, never condemn yourself. Und so oder so verdamme dich niemals selbst. If you can live in condemnation, you're not going to have any faith and power for the future. Denn wenn du in Verdammnis lebst, hast du keinen Glauben und keine Vollmacht für die Zukunft. So you see, Lord, I'm really sorry. Also sag, Herr, es tut mir wirklich leid. If he told you. Wenn er es dir gesagt hat. If you didn't, if you want to do, but God never told you, don't even talk to God about it, because it has nothing to do with him. Wenn du es machen wolltest, aber Gott hat es dir nie gesagt, dann sprich noch nicht einmal mit Gott darüber, denn es hat gar nichts mit ihm zu tun. Because you didn't do something that he never asked you even to do. What does it have to do with him? Warum solltest du dich bei Gott für etwas entschuldigen, was er dir noch nicht einmal aufgetragen hat? Das hat nichts mit ihm zu tun. So you say, well, I need to learn. Dann sagst du, okay, ich muss etwas lernen. And then learn. Und dann lernst du es. Go one day. Faste einen Tag. Go 2 days. Faste 2 Tage. Go 3 days. Mache 3 Tage. And just learn. Und lerne es einfach. But the main battle is in your head, in your mind. Aber der Hauptkampf findet in deinem Kopf statt, in deinem Denken. Or your heart, whatever. Oder in deinem Herzen, wie auch immer. For me, I have to mentally get myself ready to fast. Ich persönlich muss mich mental aufs Fasten vorbereiten. If I wake up in the morning and like, oh no, I'm supposed to fast today. It's not gonna work. Ich wache morgens auf und denke, oh nein, ich sollte heute eigentlich fasten. Das wird nicht funktionieren. Preparing myself, oh, I'm gonna fast in 2 days. Oh, I'm gonna fast tomorrow. Oh, today I'm going to fast. Then it works better if you're preparing yourself mentally. Yes. Aber wenn ich mich vorbereite und sage, oh, ich faste in 2 Tagen, ich faste morgen, oh, ich faste heute, dann funktioniert es besser, weil du dich mental vorbereitest. Also, obviously, during mealtimes or before mealtimes, start concentrating more on God, spending more time with God and in His Word. Außerdem offensichtlich, bevor das Essen anfängt oder während der Essenszeit, konzentriere ich mich darauf, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich verbringe auch mehr Zeit mit Gott und seinem Wort. Das nimmt einige der Versuchungen weg. But it's really, it's what you're concentrating on. Like if you're concentrating, I'm so hungry, I really want to eat, I really want to eat, there's no way you're going to make it. Aber es hängt wirklich davon ab, worauf du dich konzentrierst. Wenn du dich darauf konzentrierst, ich bin so hungrig, ich will essen, da wirst du es nicht schaffen. So that's what happened to me. I wanted to do 40 days on water and on the 36th day I'm like, I can't make it. Das ist mir passiert. Ich wollte 40 Tage nur mit Wasser fasten und am 36. Tag dachte ich, ich schaffe es nicht. So I didn't make it. Also habe ich es nicht geschafft. So I convinced myself that I couldn't make it, so I didn't make it. Ich habe mich davon überzeugt, dass ich es nicht schaffen werde und deshalb habe ich es nicht geschafft. There's a mental battle to it as well that you have to. Es gibt also einen mentalen Kampf, den du gewinnen musst. Well, you did 36 days. That's pretty incredible. Und du hast 36 Tage geschafft, das ist ziemlich erstaunlich. I don't feel condemned that I didn't make 40 days. Ich fühle mich immer noch verdammt, weil ich keine 40 Tage geschafft habe. Teaching there a few hundred people. Condemnation, guilt and shame rejected, and my own wife is condemned about what happened 2 years ago. Ich lehre gerade etwa 400 Leute Verdammnis, Schuld und Scham, weist es zurück und meine eigene Frau fühlt sich verdammt durch etwas, das vor 2 Jahren passiert ist. So we're gonna send her into her heart. Also schicken wir sie in ihre Herzenszone, fix that guilt problem there. Um dort das liegende Schuldproblem zu lösen. Guys, honestly, regarding fasting, remember that. Aber Leute, ehrlich, im Hinblick auf Fasten, erinnert euch an Folgendes. Don't you think that not eating is fasting? Denkt ja nicht, dass nicht essen Fasten ist. It's not fasting from the biblical sense. Es ist kein Fasten aus biblischer Sicht. So unless you learn what fasting is all about, it's always going to be very hard for you. Wenn du nicht lernst, worum es beim Fasten wirklich geht, wird es immer schwer sein für dich. If you try to fast to convince God to do something or because your husband isn't a nice guy and you want to change him, don't even think about fasting. Wenn du versuchst zu fasten, weil du Gott von etwas überzeugen willst oder weil dein Ehemann nicht der nette Typ ist und du willst ihn verändern, dann denk noch nicht einmal an Fasten. Here's another step. Fasting is intimacy with God. Fasten ist Intimität mit Gott. If you're fasting for any other reason, first fix the motive and then start to fast. Wenn du aus irgendeinem anderen Grund fastest, dann korrigiere zuerst deine Motive und dann beginne zu fasten. And you have to spend time just in intimacy with Jesus. just quiet your heart, read for hours the Bible, read a good devotional, just connect with him. Du musst Zeit in Intimität mit Jesus verbringen. Bring dein Herz zur Ruhe. Lies stundenlang die Bibel. Lies ein gutes Andachtsbuch. Verbinde dich einfach mit ihm. Because that's the only way for me fasting makes sense. And this is also which will give you the victory over and over and over again. Denn das ist die einzige Art, wie Fasten meiner Meinung nach Sinn macht. Und das ist auch der Weg, wie du den Sieg erlebst, immer und immer wieder. Und setzt dir realistische Ziele. You know, say, I'm going to do this 3 days. Ich mache das 3 Tage lang. Plan ahead. Plan im Voraus. Rearrange your normal life schedule. Ändere deinen normalen Tagesablauf. That's what Debbie and we do when we fast. Das machen Debbie und ich, wenn wir fasten. These 2 weeks we are going to fast. Wir sagen, okay, in diesen 2 Wochen werden wir fasten. A long time ahead, we already put in our diary. We prepare ourselves in our hearts, we prepare even our bodies to start the detox. Also schon eine lange Zeit vorher legen wir ein Tagebuch an, wir bereiten uns in unserem Herzen vor, wir bereiten sogar unseren Körper vor, indem wir mit Entgiften anfangen. Passamos com Jesus, já começamos a desintoxicar o nosso corpo. So by the we never eat a whole bunch of extra stuff just before we fast. Und wir essen nie eine extra Portion kurz bevor wir fasten, nicht wahr? Wir machen es nicht, wenn wir ein 40-tägiges Wasserfasten machen. Nein. Hört her. Wenn man 3 Tage fastet, dann ist das was anderes. Ich muss mich für ein 3-tägiges Wasserfasten nicht vorbereiten. Aber bei einem ausgedehnten Fasten. So an extended fast, you know, if you don't prepare yourself well before, it's very hard. Wenn du dich bei einem ausgedehnten Fasten nicht gut vorbereitest, ist es sehr schwer zu fasten. Antes de começar vai ser muito difícil. You know, so like Debbie, maybe used to a few times we went away for a couple of weeks, 3 weeks to do a water fast. Debbie und ich fuhren ein paar Mal für 3 Wochen weg, um ein Wasserfasten zu halten. Ir para lugar só para jejuar por 3 semanas. Our hearts were prepared. Unsere Herzen waren vorbereitet. Our bodies were prepared. Unser Körper war vorbereitet. The last few days before fast, we started to detox. Und an den letzten paar Tagen vor dem Fasten fingen wir an zu entgiften. Wir começava a fazer detoxing. And we were so prepared when we went into the fast, there were only beautiful experiences. Und wir waren so vorbereitet, als wir in das Fasten hineingingen, dass wir nur wunderschöne Erfahrungen machten. Tínhamos experiências lindas. Maybe one day I'll do a whole series of teaching just about fasting. Vielleicht mache ich irgendwann eine ganze Serie von Lehreinheiten nur über Fasten. An important practice for Christians. Es ist eine so wichtige Praktik für Christen. Guys, we've gone way over an hour. Leute, wir haben weit über 1 Stunde gemacht. Thank you, Jeannie. Danke, Jeannie. And Daniel has a lot of work to do. Und Daniel muss heute viel Arbeit erledigen. We have only the last few days for our EPS, that is the open to inscribe yourself. Wir haben nur noch ein paar Tage für unser EPS, an denen du dich anmelden kannst. Yes, wir sind abertet für die Inscription. So we already have to start the evaluation because of our schedule. Deshalb müssen wir bereits jetzt mit der Auswertung beginnen, wegen unseres Terminplans. Tomorrow and Thursday, Daniel. We will be here. Morgen und am Donnerstag werden Daniel und ich hier sein. And then next Monday, beautiful Debbie will be here. Und am nächsten Montag wird die wunderschöne Debbie hier sein. And then 3 weeks no lives because Debbie and me will be in Europe. Und dann gibt es 3 Wochen lang keine Lives, weil Debbie und ich in Europa sein werden. Thank you for your question. Danke für eure Fragen. Thank you for listening. Und danke fürs Zuhören. We thank you that you trust us with your questions. Ja, wir danken euch, dass ihr uns vertraut mit euren Fragen. Confio in nós com suas perguntas. And as always. Und wie immer. Jesus is the truth. Jesus ist die Wahrheit. What Reinhard says, it's what he believes, it's what he's learned, he's understood. Was Reinhard sagt, ist das, was er glaubt, was er verstanden hat. Que ele entendeu. The same thing for Debbie. Dasselbe gilt für Debbie. It's our understanding. Es ist unser Verständnis. The truth is a person. Die Wahrheit ist eine Person. So follow the person. Also folge der Person. Follow Jesus, stay close to him and folge Jesus, bleibe nah an ihm dran und lies die Bibel. Leia próximo dele e leia a Bíblia. Just read the Bible. Lies einfach die Bibel. Nice tomorrow. Wir sehen uns morgen, Leute. Thank you. Muito obrigado. Danke.